Mic check. 1, 2, 1, 2. It's only a test. 1, 2, 1, 2. It's just a test. Ja, sicher, Alter. Ist kein Thema, ne? Gib dich mal, Alter, ein Beat. Bisschen drüben, ne, Alter? Thank you. Thank you. Thank you. Mm-hmm.